Und nun begann Rasumichin, sein Projekt zu entwickeln und redete viel darüber, wie wenig fast alle unsere Buchhändler und Verleger von ihrer Sache verstehen. Darum seien sie auch gewöhnlich schlechte Verleger, während anständige Buchausgaben sich sicher bezahlt machten und einen zuweilen bedeutenden Gewinn abwürfen. Von der Tätigkeit eines Verlegers träumte also Rasumichin. Er hatte schon 2 Jahre für andere gearbeitet und beherrschte 3 europäische Sprachen recht gut, wenn er auch vor 6 Tagen Raskolnikow erklärt hatte, dass er im Deutschen schwach sei. Aber das hatte er nur getan, um ihn zu bewegen, die Hälfte der Übersetzungsarbeit und die 3 Rubel Vorschuss anzunehmen. Er log damals. Und Raskolnikow wusste, dass er log. Warum sollen wir denn unsere Chance versäumen, wenn wir plötzlich das Allerwichtigste in der Hand haben, eigenes Geld? Ereiferte sich Rasumichin. Gewiss, es kostet viel Mühe. Aber wir wollen ja alle arbeiten. Sie, Avdotja Romanowna, ich, Rodion. Manche Buchausgaben rentieren sich jetzt prächtig. Und die Stärke des Unternehmens besteht darin, dass wir wissen, was gerade jetzt übersetzt werden muss. Wir wollen übersetzen und verlegen und lernen. Alles zugleich. Jetzt kann ich nützlich sein, denn ich habe darin Erfahrung. Seit 2 Jahren laufe ich bei den Verlegern herum und ich kenne alle ihre Schliche. Es ist keine Hexerei, glauben Sie mir. Und warum soll man nicht nach dem fetten Bissen greifen? Ich kenne selbst 2 oder 3 solcher Werke, aber die bewahre ich als mein Geheimnis. Für den Gedanken allein, sie zu übersetzen und zu verlegen, könnte man 100 Rubel für jedes Buch nehmen. Und das eine Werk, allein schon die Idee, es jetzt herauszubringen, gebe ich nicht um 500 Rubel her. Aber wissen Sie, wenn ich es so einem Verleger vorschlagen würde, so zweifelte so ein Holzklotz vielleicht noch daran. Und was die geschäftlichen Dinge, Druckerei, Papier, Verkauf anbetrifft, so überlassen Sie dies mir. Ich kenne alle Schliche. Wir wollen klein anfangen und es zu Großem bringen, jedenfalls aber werden wir davon leben können. Und mindestens springt dabei das Geld, das wir hineingesteckt haben, wieder heraus. Dunjas Augen leuchteten. »Alles, was Sie vorbringen, gefällt mir sehr, Dmitri Prokofjitsch«, sagte sie. »Ich verstehe hiervon natürlich gar nichts«, äußerte sich Pulcheria Alexandrowna. »Vielleicht ist es auch gut, aber Gott weiß. Es ist mir neu, ich kenne mich da nicht aus. Gewiss müssen wir hier bleiben, wenigstens eine Zeit lang.« Sie blickte Rodja an.